Kapitel 63. Genitiv. Beispiel. Das ist ein Buch von meinem Vater. Oh, ein Buch deines Vaters. Toll! Oh, ein Buch deines Vaters. Toll! Oh, ein Buch deines Vaters. Toll! Und jetzt sie. Das ist ein Buch von meinem Vater. Oh, ein Buch deines Vaters. Toll! Das ist ein Bild von meinen Kindern. Oh, ein Bild deiner Kinder. Toll! Das ist ein Film von meiner Frau. Oh, ein Film deiner Frau. Toll! Das ist ein Lied von meinem Kind. Oh, ein Lied deines Kindes. Toll! Das ist das Auto von meinem Freund. Oh, das Auto deines Freundes. Toll! Das ist das Smartphone von meiner Freundin. Oh, das Smartphone deiner Freundin. Toll! Das ist die Villa von meinen Eltern. Oh, die Villa deiner Eltern. Toll! Das ist der Computer deines Bruders. Oh, der Computer meines Bruders. Toll!